gleich um die Ecke zum Autobus. Dort werde ich dich berauben um einen Kuss. Vielleicht auch um zwei, vielleicht auch um drei, um vier. Da wirst du ganz bestimmt zu Hause sein. Ich bring dich um die Ecke zum Autobus. Doch kannst du mich betäuben durch einen Kuss? Verliebt würde ich sagen, es macht mir nichts aus. Ich bring dich bis nach Haus. Doch kannst du mich betäuben durch deinen Kuss? Verliebt würde ich sagen.